ich belüg mich selbst, was meine Wirkung auf Frauen angeht. Dann wieder glaub ich, dass darüber zu grübeln mir überhaupt nicht gut ansteht. Ich spül den Kater runter mit nem Billigbier im Bett und Gläser verschwommen. Wicked minus woman minus 1984 FGFG.net. Und wie ich vor dem Spiegel steh, Kader wacht am Rande der Nacht, frag ich mich, während ich mich ansehe, wie weit ich heute Abend will. Ich habe Frauen, ich habe Freunde, ich seh gut aus und brauch kein Geld, denn die Macht meines stolzen Blickes bricht jeden Willen dieser Welt. Oh ja, was immer du über mich denkst, die Leute reden viel, ich weiß. Schau auf mein Selbstporträt im Spiegel, Baby. Erfolg hat eben seinen Preis. Yeah. Und wie ich vor dem Spiegel steh, makellos auf dem Weg in die Nacht, frag ich mich, während ich mich ansehe, wie weit ich heute Abend wohl nicht wagen, oh, es nicht zu wagen.